Nase und zählten zum Spaß die Blätter der Zweige am Baum über uns. An jedem Zweige, da waren es 11. Doch den Baum kannten wir, kannten wir. Wir lagen im Grase und wollten zu zweit den schönsten Namen geben dem Baum. Welcher beschirmte uns beide so gut? Doch den Baum konnten wir. Versuchten jedoch vergeblich zu taufen den Baum über uns. Namenlos blieb er wie unser Glück, denn den Baum taufen wir.